ist das Licht aus hoher Höhe. Er hilft Menschen in der Not, denn er ist der Mann mit Durchblick und dem schnellsten Rettungsboot. Er ist das Drahtseil der Gefallenen, rettet dich aus rauer See. Doch am liebsten ist er Fallschirm für die arme FDP. Er ist Sani, Sanierungstäter, kommt mit Starkstrom und Skalpell, kommt mit Infusion und Äther und den Rest vergisst du schnell. Auch wenn der Gröfatz einmal hinten steht, ist längst noch nichts verloren, denn mit seinen knapp 2 Metern steht er trotzdem immer vorn. Sonneborn. Ja, Sonneborn. Nur er ist Sonneborn. Der Gröfatz will des Volkes Nähe. Er sagt jovial beim Bier: Mensch, ich will doch nur dein Freund sein. Und jetzt sag, mach den zu mir. Seine Partei extremer Mitte kennt nicht rechts und kennt nicht links. Denn was außerhalb der Mitte ist, ist Kacke und da stinkt's. Der Mann ist schwierig, populistisch, ist korrupt, doch ein Genie. Und wer ihn an die Macht bringt, den vergisst der Gröfatz nie. Der Gröfatz ruft und alle folgen in Parteiuniform, roter Schlips und grauer Anzug, 50 Euro, das ist Norm. Sonneborn. Sonneborn. Das ist Sonneborn. Ein Deutschland ist ihm nicht genug. Nur durch Teilen wird man klug. Ein Deutschland Ost, ein Deutschland West. Wen interessiert da noch der Rest? Die gute Anti-Nazi-Mauer hielt fast 30 Jahre lang. Leute, werdet endlich schlauer und fangt mit dem Mauern an. Komm, halt auch du ihm mal den Bügel. Hilf dem Gröfatz auf sein Pferd. Denn er wird sich dran erinnern. Und dann ist das echt was wert. Alle Macht für die Partei, komm, verdien dir deine Sporen, sei mit Stolz und Schwert dabei, dann sind wir auch nicht verloren. Sonneborn. Ja, Sonneborn. Nur er ist Sonneborn. Die SPD tut er verachten und besonders den Herrn Dings. Und die Linken, die verlachten, die kauft Sonneborn mit links. Er ist der echte Menschenfischer und die grüne Kriegspartei, die ist nirgends von sicher und er hat noch Spaß dabei. Die alten Sozis fördern Armut und die Christen Bruderhass. Die Christsozialen fördern beides, so macht Regieren doch keinen Spaß. Und wenn die Christlosdemokraten mit dem C, das steht für Zorn, sich die Partei Piraten braten, steht der Gröfatz, Kim und Korn. Sonneborn.